So, indem einige von uns, ich eingeschlossen, wir haben Probleme mit dem Körper, indem wir Unfall hatten oder was immer. Dann bevor auch einige von uns haben Tendenz einzuschlafen, das wird auch helfen. Dann ich schlage vor der Meditation, bevor man fängt an, sich mit Atmen zu beschäftigen, vollkommen den Körper zu entspannen, bewusst. Und mit Bewusstsein durch den Körper zu gehen. Dann diese Sensitivität gegenüber Körper und Atmen wird sich erhöhen. So, wie fängt man an? Morgen, wir können das wiederholen, ein bisschen praktisch. Wie vorbereitet man sich an Meditation? Also erst, man denkt daran, dass diese Körperlage und Atmen sind verbunden. Wenn man richtig sitzt, wenn man sich richtig stützt, Atmen wird anderes und Gefühl wird anderes. Wenn man sich nicht in der Meditation richtig stützt, Atmen wird auch anderes. Jetzt versuchen Sie, sich richtig stützen auf, was wir gesagt haben, auf dem Sitzbeinen und auf dem Knien. Und versuchen Sie zu sehen, wie Sie atmen. Wo geschieht die Atmen? An den Seiten. Ja, sehen Sie klar? Jetzt machen Sie so. Wo geschieht Atmen? Nur im Bauch. Nur im Bauch. Ja? Sehen Sie klar? Ja? Ja. Großer Unterschied. Gefühl auch ganz anderes. Wenn man schläfig ist, immer daran denken, sich richtig stützen, damit die Atmen geschieht hier und der ganze Körper wird durch Oxygen, bekommt maximal Oxygen und er wird sich besser fühlen, erfrischt. Jetzt wichtig ist zu sehen, dass die Atmen geschieht im ganzen Körper. Aber wo wir immer Aufmerksamkeit lenken, dort erscheint es am klärsten. Versuchen Sie jetzt die Hand hier und konzentrieren Sie sich dort. Sehen Sie sehr klar, dass man dort am klärsten, wo man sich konzentriert, die Atmen wahrnimmt. Ja? Sehen Sie das klar? Bitte übersetzen Sie auf Vietnamesisch. Jetzt die Hand hier. Und Atmen wird nicht mehr klar hier, sondern hier, wo Sie Körper berühren und sich konzentrieren. Mhm. Ja, ist das klar? Ja. Nach diesem Prinzip denken Sie daran, dass wo man sich konzentriert, dort geht auch Prana und Atmen. Ja? Und nach diesem Prinzip wir dann erst, bevor wir fangen an zu meditieren, wir entspannen uns vollkommen. Und wie? Wir denken, fangen an mit Gehirn. Jetzt visualisieren wir uns Gehirn. Um sich zu entspannen, Sie können die Sätze von Metta benutzen. Ich bin frei von Feindschaft, ich bin frei von Hass, ich bin frei von Hindernissen. Ich bin glücklich. Und so durchatmen Sie Gehirn und vollkommen entspannen. Wenn Sie sich richtig konzentrieren, werden Sie Licht oder Leichtigkeit, Entspannung im Gehirn spüren. Und in dem Gehirn ist mit ganzem Körper verbunden durch die Nerven. Spüren Sie sich anderes im Körper auch. Spüren Sie sich sehr leicht und leuchtend sozusagen. Dann visualisieren Sie sich eigenes Gesicht, so wie von draußen, und denken Sie an Guan Shi Imbosa, Avalokiteshvara oder Manjushri, so voll entspannt und mit kleinem Lächeln, vollkommen entspannt. Wenn Sie recht entspannt sind, Sie spüren, als ob diese Haut von dem Gesicht hängte an den Knochen. Und die ganze Haut von Schädel so entspannt, dass es hängt. Jetzt visualisieren wir uns Stirn und die Seiten, dann die Ohren, Augen, Nase und bewusst entspannen. wenn sie sehr entspannt sind, dann sie werden spüren, als ob sie durchatmen, alle diese Orte, die sie dann bewusst entspannen. Jetzt die Backen, dann Mund innerhalb des Mundes, Zunge, versuchen Sie völlig entspannen, die Kiefer. Und wenn die Konzentration gut ist, dann sogar durchatmen, alle die Orte, wo Sie sich konzentrieren. Dann konzentrieren Sie sich an Kinn und an Hals und versuchen Sie dort entspannen und durchatmen. Jetzt gehen Sie zu den Schultern und Schulterblätter, entspannen Sie und durchatmen. Dann rechte Hand von oben bis zu den Fingern, langsam, langsam visualisieren, nach unten gehen und entspannen und durchatmen. Dann selber auf der linken Seite, linke Hand. Jetzt visualisieren wir uns die Wirbelsäule. Und dann allmählich alle Organe, die mit Wirbelsäule verbunden sind. Lunge, Herz erst. Dann Magen und Darm sondern die Nieren. Dann nehmen wir die Achtsamkeit in die Hüfte-Region und wir entspannen dort durch Atmen. Dann, wie Sie können sich visualisieren, wieder, wie Sie, dass Sie gehen, das hilft bei Entspannen. Während der Meditation können Sie auch so machen, wenn die Spannung da ist. Durchatmen und visualisieren, dass wir gehen. Jetzt von den Hüften, rechte Bein zu Knie, von Knie bis den Fersen, von Fersen bis zu den Zehen, wieder systematisch. Wir visualisieren und versuchen durchzuatmen. Andere linke Bein, dasselbe. Und jetzt sind wir bereit, die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper auszubreiten. Und achtsam atmen wir ein. Und die Aufmerksamkeit geht auf Zwischenphase. Achtsam ausatmen und Aufmerksamkeit auf Zwischenphase. Indem die Aufmerksamkeit auf Zwischenphase bleibt, wir versuchen zu spüren, den feineren Atmen, indem unser Körper durch diese Übung wird sich sehr leicht und wohl fühlen. Wir sollen es mehr deutlich wahrnehmen können. So meditieren wir eine halbe Stunde. Dann wie üblich eine halbe Stunde Gehmeditation und wieder eine Stunde Sitzmeditation. Dann denken Sie daran, wo Sie sich immer nicht wohl fühlen, wenn Sie sich dort konzentrieren, Prana fließt da und Sie können benutzen die Sätze von Metta. Ich bin frei von Feindschaft, von Hass, von Hindernissen und glücklich und das Durchatmen. Okay, machen wir eine halbe Stunde Gehmeditation. Oh, ganz ein Ding, zwei Nächte. Zwei Höcke. Ja, mit dem Kantau. Ja.